Modul 3, Aufgabe 1a. Variante 1. Hey Maike, du bist auch hier? Hallo Anna, das ist schön, dass ich dich treffe. Wir haben uns lange nicht gesehen. Du siehst gut aus. Schönes Kleid. Oh, danke. Setz dich zu mir. Gern. Was gibt's Neues bei dir?